Vielen Dank für die Einführung und für die Einladung vor allem. Ja, Rechtskritik ist ja vielleicht ein etwas seltsames Unternehmen, Recht zu kritisieren, während viele Menschen froh wären, wenn sie Rechte hätten, die geachtet würden. Auch ich kann ich deshalb gleich eingangs sagen, sehe jetzt nicht unbedingt in der sofortigen Rechtlosigkeit die Lösung aller Probleme und erst recht finde ich es nicht falsch, wenn sich Leute für Rechte, Menschenrechte einsetzen, eben im Hinblick auf die Situation von vielen Menschen, die froh wären, wenn sie diese Rechte hätten und die geachtet würden. Ich denke aber, wenn man das so beobachtet, mal ganz global, diesen Kampf für Menschenrechte, für Rechtsdurchsetzung, aktuell ist ja oft in Medien dieser internationale Strafgerichtshof als ein Meilenstein in dieser Hinsicht, stellt sich eine erste Ausgangsfrage für mich im Hinblick auf Rechtskritik. Warum ist denn dieser Kampf um Rechte, Menschenrechte insbesondere, so eine Sisyphos-Arbeit auf einen Schritt vorwärts zu mehr Rechtsdurchsetzung oder eben mehr Menschenrechtsachtung, folgt dann mindestens auch ein Rückschritt. Und die zweite Frage, die sich mir da stellt und damit auch die zweite Ausgangsfrage für diesen Vortrag, warum wird, wenn das Recht dann durchgesetzt ist, es dann doch in zahlreichen Varianten als Fessel empfunden und dauernd missachtet, wenn es denn so etwas Positives sein soll? Und auf der Suche nach Antworten danach, welch Wunder, stößt man dann unter Umständen auf materialistische Rechtskritik, das Thema des heutigen Abends, und die will ich jetzt mal in der Beantwortung dieser Ausgangsfragen vorstellen. Ganz kurz, gleich mal eingangs zum Begriff des Materialismus, damit sind wahrscheinlich viele jetzt hier vertraut, aber jeder versteht es ein bisschen anders. Ich würde jetzt erstmal ganz grob sagen, das ist die Richtung der Kritik, die vom Primat der gesellschaftlichen Verhältnisse, insbesondere der ökonomischen Verhältnisse ausgeht und davon ausgeht, dass eben diese Verhältnisse den Charakter und die Entwicklung der Gesellschaft bestimmen. Und mit der Begriffsklärung bin ich jetzt auch spätestens beim anstrengenden, theorielastigen Teil meines Vortrags. Mir war angekündigt worden, dass ich das so handhaben soll, dass auch Leute, die nun noch nicht so sehr mit Marx, Materialismus und erst recht materialistischer Rechtskritik vertraut sind, dass die damit auch irgendwas anfangen können. Ich gebe mir Mühe, ob mir das gelingt, ist eine andere Frage, aber anscheinend ist es jetzt ja auch so, dass dann wohl doch eher übliche Verdächtige hier sind und die meisten dann wahrscheinlich schon mit so Grundbegriffen der materialistischen Kritik was anfangen können. Aber wenn es eben doch Verständnisprobleme gibt und sich das anbietet, natürlich sofort nachfragen, ansonsten anschließen natürlich. Ja, ich will gleich mal eine erste Antwort auf die erste Ausgangsfrage, damit eine erste These der materialistischen Rechtskritik, die ich sie jetzt hier vertrete, formulieren. Also die erste Kritik am Recht wäre danach, dass Recht notwendig ist in Gesellschaften, vor allem eben im Kapitalismus, die stetig das Gegenteil des Rechts, vor allem unvermittelte Herrschaft und Konkurrenz befördern, wogegen dann eben wieder Recht und Gesetz in Anschlag gebracht werden können. Insofern ist natürlich materialistische Rechtskritik immer auch Gesellschaftskritik, insbesondere Kapitalismuskritik. Unter der Hand habe ich jetzt schon ein erstes wichtiges Element des Rechtsbegriffs der hier vertretenen materialistischen Rechtskritik eingeführt, nämlich den Charakterzug, das Element, dass das Recht eine bestimmte Art gesellschaftlicher Vermittlung durch Abstraktion ist, im Gegensatz eben zu Unvermitteltheit. Was bedeutet das grob? Also diese Begriffe Unvermitteltheit und Vermitteltheit, also bezogen auf Konkurrenz beispielsweise zentral im Kapitalismus, wäre eben unvermittelte Konkurrenz letztlich Raub und Krieg aller gegen alle, ohne dass in dieser Konkurrenz ein losgelöstes Drittes, ebenso etwas wie Regeln und entsprechende Instanzen, dafür sorgen, dass es gerade nicht in Raub und Krieg alle gegen alle oder zum Beispiel auch in Monopolbildung ausbauen, eben keine Grenzen gesetzt werden durch dieses losgelöste Dritte, durch dieses abstrakte Dritte oder kurz durch Abstraktion und die entsprechende Vermittlung. Bei unvermittelter Herrschaft ist es eben ohne diese Vermittlung, ohne dieses losgelöste Dritte, die Konkretheit der Beziehung der Beherrschten zur Herrschaft und ihren Akteuren, das eben dann wiederum bedeutet, dass die Herrscher, ohne dass sie kontrolliert werden, gebremst werden, begrenzt werden, wiederum durch in erster Linie Regeln und entsprechende Institutionen, dass sie in der Weise dann eben herrschen können. Zentral wäre da zu nennen, gerade aus Sicht der materialistischen Kritik, Vertragsfreiheit als Begrenzung der Herrschaft, ohne die eben eine Herrschaft im Sinn von wirtschaftlicher Herrschaft, sprich Ausbeutung, in Sklaverei oder Leibeigenschaft mündet. Verwandte Begriffe zu diesem Begriff der Vermitteltheit wären auch Struktur oder Verhältnis. In der materialistischen Rechtskritik am gebräuchlichsten ist der Begriff der Form oder der Rechtsform dann eben. Aber da komme ich dann noch etwas genauer drauf. Ja, soweit erstmal dieser kleine Einschub. Dann noch eine erste Antwort oder erste These im Hinblick auf die zweite Ausgangsfrage, die ich gestellt hatte, eben die Frage, warum das Recht, wenn es denn durchgesetzt wird, dauernd missachtet wird. Ja, wie eben schon angedeutet, Recht begrenzt einerseits durch eine bestimmte Art der gesellschaftlichen Vermittlung, durch Abstraktion, zum Beispiel eben unvermittelte Konkurrenz und Herrschaft oder eben das in erster Linie und sorgt damit eben auch für eine bestimmte Art von Freiheit, Freiheit des Einzelnen, aber kann man sagen, in erster Linie eine ordentlich eingezäunte, abwehrende Freiheit. Die Freiheit des einen hört da auf, wo die des anderen anfängt, heißt es. Und wer das nicht beachtet, bekommt es dann mit der Polizei zu tun. Das bedeutet, in dieser Perspektive übt Recht, abgesichert durch den Staat, selbst auch Herrschaft aus. Also es ist einerseits eine Herrschafts- und Konkurrenzbegrenzung, Vermittlung eben, aber die These wäre, selbst übt es auch Herrschaft aus. In der angelsächsischen Variante des Rechtsstaatsbegriffs Rule of Law kommt das ja vielleicht auch zum Ausdruck, sicherlich affirmativ, positiv gemeint, und eben auch im Hinblick darauf, dass im angelsächsischen Raum das Rechtsverständnis stärker konzentriert ist auf Begrenzung von staatlicher Herrschaft als in der deutschen Tradition bekanntlicherweise. Da heißt es dann eben Rechtsstaat. Aber dieser Begriff Rule of Law zeigt vielleicht auch etwas von diesem Herrschaftscharakter des Rechts. Ja, was bedeutet Herrschaft? Schon mal so ein erster Ansatz dazu, also dann auch speziell im Hinblick auf das Recht. Also erstmal würde ich sagen, da braucht man keine besonderen Definitionen, kann man sich an klassische soziologische Definitionen halten. Bestimmung zu Gehorsam durch Vollzug von erwartetem Handeln und Denken. Bekannt von materialistischer Seite ist aber natürlich erstmal die Klassenherrschaft und der Angriff auf die Klassenherrschaft. Ob das noch relevant ist, darüber kann man sich streiten. Das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber im Unterschied zu dieser Art von Herrschaft geht es eben bei der Herrschaft des Rechts aus der Perspektive materialistischer Rechtskritik um eine Herrschaft durch Vermittlung, durch Abstraktion. Damit anders als bei der eher persönlichen Klassenherrschaft um eine abstrakte Herrschaft. Ja, und das ist auch gar nichts so Besonderes im Hinblick auf Rechtskritik, sicherlich auch unter Marxisten nicht so verbreitet, aber natürlich bekannt bei Marxisten, Materialisten im Hinblick auf die Herrschaft des Kapitals als abstrakte Herrschaft. Also die Herrschaft der Gestalt, dass konkrete menschliche Arbeit, konkrete Güter im Zuge der Mehrwertwarenproduktion und Warenverteilung auf dem Markt vermittelt werden zu toter, abstrakter Arbeit, realisiert dann im Tauschwert, im Preis der Waren. Und ganz grob kann man sagen, im Recht läuft letztlich schon was anderes ab, aber in gewisser Weise auch was Ähnliches. Die konkreten Gesellschaftsmitglieder und ihre Beziehungen untereinander werden vermittelt zu Rechtssubjekten, also durch die Abstraktion Rechtssubjekt und Rechtsobjekte, was dann empirisch sichtbar ist, am deutlichsten sicherlich sowas wie Gerichtsprozessen. Also als Beispiel kann man jetzt nochmal die Vertragsfreiheit nehmen. Menschen tauschen eben unter der Herrschaft des Rechts nicht Güter nicht unmittelbar aus, sondern in ihrer Eigenschaft als Vertragsparteien und damit zugleich in ihrer Eigenschaft als Rechtssubjekte. Diese Eigenschaft der Rechtssubjektivität ist völlig losgelöst, abstrahiert von dem konkreten Austausch und den konkreten beteiligten Menschen und ihren Bedürfnissen. Sie ist letztlich in erster Linie nur ein Zuordnungspunkt von Rechten. Aber auch das werde ich jetzt nach und nach von verschiedensten Seiten noch anschauen. Bevor ich direkt damit weitermache, möchte ich jetzt hier aber auch noch was erläutern zum Begriff der Kritik, den ich hier dauernd gebrauche, und damit zu den Maßstäben der Kritik. Das ist, denke ich, eine Frage, die man sich immer stellen sollte. Von welchen Maßstäben geht eine Kritik aus? Inwieweit ist sie selbst reflektiert? Und oft ist es dann eben so, dass auch gerade aus marxistischer oder materialistischer Ecke Kritiken von Maßstäben ausgehen, die alles andere als emanzipatorisch sind, würde ich sagen. Deshalb wollte ich hier dazu noch ein paar Worte verlieren. Also die Ausgangsfrage dazu ist meines Erachtens vor allem, läuft das jetzt hier so ab, was ich hier präsentiere, dass ich mir bestimmte Vorstellungen mache, wie sollte eine gute Gesellschaft aussehen, meinetwegen ohne Recht. Dann präsentiere ich mal, was deshalb am Bestehenden zu kritisieren ist. Dagegen hätte sich Marx zum Beispiel sicherlich gewehrt. Ich habe mir hier mal das bekannte Zitat von ihm dazu notiert. Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Und mit kritischer Theorie könnte man dann noch weitergehend die Frage stellen, ob Maßstäbe der Kritik nicht doch von vornherein dem Bestehenden affirmativ verhaftet sein müssen. Und das möchte ich jetzt mit Ja und Nein beantworten. Also ich denke, dass ich hier in diesem Vortrag keine genauen Vorstellungen vorgebe und auch nicht vorgeben muss von einer neuen Gesellschaft, also keine Alternative, nach der in der Regel in solchen Diskussionen aber immer verlangt wird, weil das von vornherein die Gefahr birgt, dass dann doch wieder eine neue Art von Herrschaft vorgegeben und ausgeübt wird. Und ja, da denke ich, an diesem Punkt trifft auch die kritische Theorie sicherlich etwas, wenn sie davon ausgeht, dass diese Herrschaft der Vermittlung, die ich schon angesprochen hatte, so umfassend ist, spricht dann von Totalität, also damit auch eine Totalität von abstrakter Herrschaft, dass sie so umfassend ist, dass sie weit über das Recht und Kapital, worauf ich bisher eingegangen bin, hinausgeht, also auch unser alltägliches Denken und Handeln bestimmt und daher ein Denken einer völlig anderen Welt, also auch einer Welt ohne Recht meinetwegen, zumindest schwierig ist. Aber auf der anderen Seite meine ich doch, dass es ganz ohne Maßstäbe bei einer Kritik und damit auch zumindest Ansätze einer Alternative nicht geht. Bei Marx ist das ja, denke ich, vor allem der kategorische Imperativ, so eine Art Evidenzmoral, also das nächste Marx-Zitat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Was eben auch schon eine bestimmte Art von Emanzipation, nämlich im Sinn von Selbstbefreiung aus Abhängigkeit von der Natur und sozialer Herrschaft hin zum größtmöglichen Maß an individueller Entfaltung in freier Assoziation bedeutet. Es gibt ja auch das andere bekannte Zitat, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Aber dann kann ich auch wieder einschränkend hinzufügen. Ich denke, dass diese Maßstäbe nicht reine Luftschlösser sind, die man sich ausdenken muss für diese Kritik, sondern dass es da schon auch Potenziale im Bestehenden gibt. Im Hinblick auf das Marx-Zitat, was ich eingangs gebracht habe, mit dem Kommunismus als wirkliche Bewegung, könnte man da auch philologisch, also an dem Begriff argumentieren, dieser Wirklichkeitsbegriff von Marx in der Tradition von Hegel, der rekurriert ja darauf, dass es eine Vernunft im Bestehenden gibt. Und dementsprechend würde ich auch sagen, gibt es emanzipatorische Potenziale im Bestehenden. Darauf wird jetzt noch genauer einzugehen sein. Ja, so viel mal zu meinem Kritikbegriff. Wenn ich jetzt im Folgenden zur Kritik selbst zurückkomme, also zur materialistischen Rechtskritik, will ich mich jetzt der von mir vertretenen materialistischen Rechtskritik von zwei bekannten Spielarten annähern, die ich jeweils nicht ganz falsch finde, die auch in die von mir vertretene Rechtskritik einfließen, wo man aber gleichzeitig auch Probleme deutlich machen kann. Also die erste, sicherlich auch bekannte Spielart, die stelle ich mal unter das Stichwort Basisüberbauschema. Ich denke, richtig daran ist, also ganz grob gesagt, geht diese Richtung davon aus, dass das Recht, wie viele andere Phänomene, bestimmt wird durch Tatbestände der Ökonomie, ja, vor allem eben das Kapital. Und richtig daran ist, denke ich, das Kapital ins Zentrum zu rücken der Kritik, und zwar insbesondere am Kapital dieser selbstreproduzierende Charakter des Kapitals und ja, damit eben letztlich auch der selbstreproduzierende Kern dieser abstrakten Herrschaft, dieser Vermittlung. Marx spricht da ja von Selbstverwertung des Werts oder automatischem Subjekt. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Irgendwie sind es doch dann auch wieder Menschen, die das am Laufen halten, die notwendig sind. Aber es hat etwas von Selbstreproduktion, diese Mehrwertwarenproduktion und Warenverteilung auf dem Markt. Und ja, dementsprechend hat ja auch Marx selbst schon und dann ausführlich erstmals ein Herr namens Eugen Paschukanis sehr intensiv das Recht aus dem kapitalistischen Warentausch abgeleitet. Paschukanis kennen vielleicht nicht alle. Wie gesagt, der erste, der sich an eine umfassende materialistische Rechtskritik gemacht hat in den 20er Jahren, als in der Sowjetunion, wo er da aktiv war, noch ideologische Freiräume gab, was er dann aber unter Stalin mit dem Leben bezahlen sollte. Ja, und der Grundgedanke dieser Ableitung des Rechts aus dem kapitalistischen Warentausch ist kurz gesagt folgender, dass die Waren, auch die wahre Arbeitskraft, eben nicht von selbst auf den Markt geht, sondern dass sie der wahren Subjekte bedürfen und damit auch der Vertragsfreiheit, wie ich schon angedeutet hatte, und ihrer Absicherung und entsprechend eben auch der Rechtssubjekte. Also die Verwandlung des Gebrauchswerts in den wahren Wert geht danach mit der Verwandlung des Menschen in Waren- und Rechtssubjekt einher. Ja, das ist so der Grundgedanke, wobei es eben bei Paschukanis weniger um eine Basisüberbauableitung geht, sondern mehr um eine Gleichursprünglichkeit, aber gut, das sind dann Feinheiten. Weitergehend, auch bei Paschukanis schon entwickelt, kann man natürlich erkennen, dass der gesamte Produktions- und Verteilungsprozess im Kapitalismus sich in rechtlichen Bahnen abspielen muss, also weit über die Vertragsfreiheit hinausgehend, Lohn- und Arbeitszeitgesetze, Streikregelungen und so weiter. Und immer ist eben dieses abstrakte Dritte, die Regeln, notwendig, damit das Ganze nicht in unvermittelte Herrschaft und Konkurrenz umschlägt oder auch unvermittelte Ausbeutung, wie es doch dann aber des Öfteren passiert, nicht nur vorkapitalistisch passiert ist und ja dann in eine noch unangenehmere Art der Produktion und Verteilung eben mündet. Ja, nun aber jetzt noch zu der angedeuteten problematischen Seite des Basisüberbauschemas. Ja, da denke ich, ist der wichtigste Punkt, dass die abstrakte Herrschaft des Rechts sich nach dem gleichen, bisher nur angedeuteten Modus, diesem Vermittlungsprinzip, dieser Vermittlung durch Abstraktion, auch andere als ökonomische Beziehungen unterwirft. Und deshalb kann man nicht bei diesem Zusammenhang von Ökonomie und Recht stehen bleiben, meines Erachtens. Und auf der anderen Seite gibt es andere Teile oder Ausprägungen, Emanationen wird dann auch als Begriff gebraucht, dieser Vermittlung, etwa im Bereich des rationalen Denkens, des wissenschaftlichen Denkens. Das muss jetzt hier mal apodiktisch so in den Raum gestellt werden, da kann ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber jedenfalls diese Herrschaft der Vermittlung oder Herrschaft in Gestalt dieser Vermittlung ist aus meiner Perspektive oder aus Perspektive dieser materialistischen Rechtskritik ein großer Zusammenhang. Den Begriff Totalität hatte ich schon genannt, die im Recht eben nur eine unter vielen Ausprägungen findet oder eine unter vielen Emanationen, wenn auch sicherlich einen wichtigen. Und dementsprechend nochmal anders formuliert, kann sich eben die gleiche Art der Vermittlungsherrschaft auch verschiedenste Inhalte einverleiben und längst nicht nur ökonomische. Wie man dann letztlich den Zusammenhang zwischen dem Zentrum, wie ich sehen würde, dem Kapital als eben selbst reproduzierendes in diesem Gesamtzusammenhang dieser Totalität und den anderen Teilen dieser Totalität, dieser abstrakten Herrschaft fast. Da muss ich zugeben, habe ich auch noch so meine Schwierigkeiten. Also meine Beobachtung ist auch, da stoßen auch immer wieder Theorien aus der Ecke an Probleme. Viele andere Theorien reflektieren es gar nicht, aber da gibt es sicherlich noch Bedarf, das genauer zu ergründen, wobei es, ja, wenn man es mal politisch betrachtet, sicherlich nicht der alles entscheidende Punkt ist. Ich will jetzt hier an der Stelle nur eine von vielen Ausflüchten benennen von Nikos Polantzas, auch ein bekannter materialistischer Staats- und Rechtskritiker aus den 1960er und 70er Jahren, der formulierte, dass das Recht, Zitat, in letzter Instanz von der Basis, dem Kapital, bestimmt werde. Das will ich jetzt mal so stehen lassen. Ein weiterer wichtiger Problempunkt, was das Basisüberbauschema angeht, da will ich noch ganz kurz drauf eingehen, ist, dass ins Extrem getrieben mit dieser Theorie den Akteuren und ihrem Handeln jegliche Bedeutung abgesprochen wird. Es läuft also auf einen Determinismus hinaus. Und das lässt wiederum, denke ich, keine Ansatzpunkte für emanzipatorische Vorstellungen, wenn man davon ausgeht, das soll irgendwie auch schon auf was Bestehendes zurückgreifen, auf was, an was Bestehendem anknüpfen. Also wenn es keinerlei individuelle Entfaltung, keinerlei Individuen letztlich mehr gibt, sondern nur noch Anhängsel der Ökonomie, wäre das halt ausgelöscht. Das macht ganz anders die zweite Spielart, die ich noch vorstellen will, unter dem Stichwort Klassenrecht oder Klassenjustiz. Ja, also auch erstmal dazu, was ich nicht ganz falsch finde, genau anknüpfend an das, was ich jetzt zum Schluss gesagt hatte, ist, dass das darauf verweist, dass diese abstrakte Herrschaft, von der ich hier spreche, letztlich doch von Menschen gemacht ist und auch eben im ökonomischen Prozess der Produktion und Verteilung, um den es ja bei dieser Klassentheorie grundsätzlich geht. Es ist ja so, wenn es letztlich nicht diejenigen gibt, die sich in der Konkurrenz als die Lohnunabhängigen einerseits Agenten des Kapitals, aber damit auch Bestimmer über den Produktionsprozess zur Verwertung des Werts durchsetzen und auf der anderen Seite nicht die Lohnabhängigen, die dann etwa um geringere Arbeitszeit und mehr Lohn kämpfen, damit zugleich einerseits diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen und diejenigen, die sie kaufen, um sie zu verwerten, dann funktioniert weder das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis, noch ist zumindest dann in diesem zentralen Bereich das Recht im bereits erläuterten Sinn notwendig. Und da geht es dann eben auch um das, was Marx fetisch genannt hat. Also zumindest ansatzweise würde ich sagen, geht es da ja zentral darum, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus nicht naturgegeben sind, nicht ahistorisch sind und dementsprechend die Menschen diesen Verhältnissen ausgeliefert sind, sondern dass sie irgendwie auch in letzter Instanz, könnte man wieder sagen, von Menschen gemacht sind und praktiziert werden, also auch abschaffbar sind. Ja, gut, aber das Problem, sicherlich kann man da viele Probleme sehen, gerade bei der Klassentheorie, aber ich will jetzt vor allem auf eins eingehen. Bei alleiniger Kritik an der Herrschaft an einer Klasse oder Konzentration darauf wird eben dann gerade das Besondere, das ich hier herausstellen will, die abstrakte Herrschaft im Kapitalismus und speziell dann durch das Recht, die wird übersehen und ins Zentrum gerückt wird eine eher persönliche Herrschaft in Gestalt eben der Klassenherrschaft, wenn auch durch ein Kollektivsubjekt. Und entsprechend will ich hier dann auch nochmal Paschukanis zitieren, der hat die unscheinbare, aber in dieser Debatte meines Erachtens absolut treffende Frage formuliert. Zitat, warum bleibt Klassenherrschaft nicht das, was sie ist? Das heißt, die faktische Unterwerfung eines Teils der Bevölkerung unter den anderen. Warum nimmt sie die Form einer offiziellen staatlichen Herrschaft an? Oder, was dasselbe ist, wird der Apparat des staatlichen Zwanges nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen, sondern spaltet sich von letzterer ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an. Ja, also die Antwort kurz zusammengefasst aus meiner Perspektive, weil eben die Menschen im Kapitalismus, damit auch die Klassen, durch abstrakte Dritte, durch Regeln zum Beispiel, vor allem das Recht, und da hatten wir ja das Beispiel Vertragsfreiheit, vermittelt werden. dann natürlich zentral auch über den Markt und den Warentausch und darüber dann zueinander in Beziehung treten und das eben nicht nur zufällig und freiwillig, sondern in gewisser Weise gezwungenermaßen unter abstrakter Herrschaft. So, und damit wird dann eben diese Art von Herrschaft ins Zentrum gerückt, im Gegensatz zu Theorien, die dann doch wieder eher auf eine persönliche Herrschaft hinaus wollen. Und jetzt hier speziell ein Ausdruck dieser abstrakten Herrschaft oder ein Teil davon, die Herrschaft des Rechts. Ich will jetzt aber nochmal genauer darauf eingehen, worauf diese Herrschaft im Recht gründen soll, meiner Meinung nach, oder gründet. Also da denke ich, ist als erstes schlicht zu nennen, dass das Recht im Kapitalismus universalisiert ist. Marx spricht da von einem Übergreifen, damit eben diese entsprechende Vermittlung auch und ja, eben dieses universalisierte Recht erfasst dann schon alle Winkel der Gesellschaft, aber im Zusammenhang mit den anderen verschiedenen Teilen, Ausprägung der abstrakten Herrschaft im Kapitalismus, ergänzend eben vor allem zum Recht das Kapital, wird diese Vermittlung zu einer Art Totalität der Vermittlung oder der abstrakten Herrschaft, zu einer nahezu lückenlosen Vermittlung. Und ja, wie gesagt, das ist erster Grund, eine erste Ursache für den Herrschaftscharakter. Dann damit einhergeht, dass diese Vermittlung auch eine überempirische Seite hat, die die Herrschaft mit konstituiert, dass eben die Menschen als Rechtssubjekte nahezu jedem Moment solche Rechtssubjekte sind. Das kann man an vielen plakativen Beispielen deutlich machen, beispielsweise eben die Auflösung des Ehevertrags, ehemals Liebender. Natürlich waren diese Leute immer im Rahmen dieses Ehevertrags Rechtssubjekte. Sie bekommen es dann empirisch verdeutlicht zu spüren, eben erst bei der Auflösung oder vielleicht noch kurz bei der Eheschließung, sind es aber ja auf jeden Fall durchgehend. Und insofern kann man wie bei der Ware von einem überempirischen Charakter des Rechts sprechen. Die Eigenschaft, Rechtssubjekt zu sein, kommt einem unabhängig von empirischen rechtlichen Sachverhalten, wie jetzt zum Beispiel Gerichtsprozessen, Scheidungsprozessen zu. Und erfasst auf die Weise, eben auf diese überempirische Weise, noch umso verdichteter die gesamte Gesellschaft. Ja, und dann, wie gesagt, hängt die rechtliche Vermittlung am Kapital, das als selbstverwertender Wert diese selbstreproduktive Seite hat, die dann eben in besonderer Weise dann nochmal Zwang ausübt, hinter dem Rücken der Menschen, wie Marx das formuliert. Okay, das waren jetzt ein paar Don'ts und Musts sozusagen der materialistischen Rechtskritik, ausgehend von zwei Spielarten, die ich so in dieser Reihenform zumindest nicht vertrete. Jetzt will ich nochmal genauer auf das kommen, was ich vertrete oder zusammengefasster. Also wem das hilft, man kann, denke ich, im Gegensatz zu dem, was ich bisher vorgestellt habe, was auf der einen Seite eher in so eine deterministische systemische Richtung, auf der anderen Seite in eine eher handlungstheoretische Richtung ging, bei meinem Ansatz wohl eher von Dialektik sprechen. Wie schon angedeutet, eben entscheidend der Begriff der Vermittlung mit Abstrichen der Struktur, des Verhältnisses oder eben in der materialistischen Rechtskritik hat der Begriff der Formtradition. Ja, und was diese Form des Rechts ist oder diese Vermittlung, will ich nochmal darstellen und weiter ausführen. Also sie ist herrschaftsförmig oder herrschaftlich übergreifende, überempirisch-empirische und damit von der spezifischen Qualität der Inhalte verselbstständigte Vermittlung des Konkreten, also des noch nicht durch die Abstraktion vermittelte. Ich kann auch sagen, im Gegensatz zum Formbegriff der Inhalte, letztlich des außerrechtlich-gesellschaftlichen. Also da will ich jetzt auch nochmal betonen, man kann also in dieser Perspektive dann erstmal trennen zwischen der Rechtsform auf der einen Seite und den rechtlichen Inhalten auf der anderen Seite. Und dieser Begriff der Kritik, wie ich ihn hier vertrete, konzentriert sich anders als etwa diese Klassenrechtsthese auf die Form des Rechts. Ja, und diese Vermittlung, das hatte ich auch schon angedeutet, vollzieht sich dann durch eine Abstraktion in Gestalt universaler Rechtsbegriffe, Rechtssubjekt und Rechtsobjekt. Im Grunde ist es das, was das Zentrum dieser Vermittlung ausmacht. Was vielleicht noch wichtig ist, im Unterschied zu früheren Arten des Rechts oder auch früheren Arten von Warentausch, ist dieses Recht eben charakterisiert zum einen durch den Charakter des Übergreifens, der Universalisierung, auch durch diese überempirische Seite und damit letztlich auch durch diesen Herrschaftscharakter. Aber die Art der Vermittlung verändert sich im Kapitalismus noch weitergehend. Da gibt es viele Theorien dazu. Ich würde das jetzt mal so formulieren, dass es sich um eine Vermittlung durch relationale Abstraktion handelt. Das bedeutet, dass die einzelnen Rechtssubjekte und ihre empirischen, sichtbaren Entäußerungen oder Verdinglichungen, kann man dann ja auch formulieren, in Gesetzen und rechtlichen Entscheidungen, zu solchen Rechtssubjekten nur werden in Bestimmung durch letztlich einen übergreifenden Begriff des Rechtssubjekts, beziehungsweise ein von den Inhalten völlig losgelösten Begriff des Rechtssubjekts. Also parallel dazu eben der Warenwert. Da läuft das ganz genauso ab. Und damit läuft diese Abstraktion nicht im Verhältnis, in Relation zum Subjektstatus einer bestimmten Gruppe ab. Das wäre noch Nahlese oder der Schritt davor, wie etwa schon im schon sehr weit entwickelten Recht in der Antike, wo es eben ja auch schon sowas wie Rechtssubjektivität gab, aber immer noch gebunden an eine bestimmte Inhaltlichkeit, meinetwegen die Patrizier Roms oder sowas. Das ist zumindest von der Tendenz her ausgelöscht im modernen kapitalistischen Recht. So, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist genauer zu klären, auch im Hinblick auf die Ausgangsfragen, woher jetzt die systematische gesellschaftliche Produktion des Gegenteils des Rechts herrühren soll. Gut, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, das zu erklären. Ich gehe jetzt mal von der rechtlichen Vermittlung aus, wie ich sie hier entwickelt habe, aber eben auch diese kapitalistische Vermittlung, dieser abstrakte Herrschaft generell, das kann auch verstanden werden als permanentes durch die Menschen bzw. Subjekte vonstattengehendes Ringen mit diesen Menschen als Inhalte dessen, was dann vermittelt wird, Inhalte der Form oder auch dem Konkreten, letztlich also ein Ringen mit den Menschen und ihren Bedürfnissen. Das bedeutet also, dass diese Inhalte oder das Konkrete, die Menschen und ihre Bedürfnisse, häufig in das Recht, in diese Form gezwungen werden müssen. Ausdruck dessen ist zum Beispiel die eingangs angesprochene Freiheit als begrenzende und abwehrende Freiheit. Was Marx da als Kern der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus in der Herrschaft des Kapitals, damit in dem Widerspruch von Gebrauchswert und Wert verortet hat, setzt sich dann meines Erachtens im Recht mit dem Widerspruch zwischen dem außerrechtlich konkreten, inhaltlichen und dem verrechtlicht abstrakten fort. Auf der anderen Seite liegt dann jetzt meines Erachtens auch etwas deutlicher oder ist etwas deutlicher zutage getreten, wo das Potenzial für Emanzipation sein soll, von dem ich gesprochen hatte. Diesem Vortrag dargestellte kapitalistische rechtliche Vermittlung birgt eben auch das Potenzial einer anderen Vermittlung, einer anderen Formung, wenn man so will, oder dann eben gerade nicht mehr Formung, als Voraussetzung von individueller Entfaltung in freier Assoziation. Und darum geht es dann genau. Also anders als bei einer Kritik bloß am Abstrakten, was verbreitet ist auch im Marxismus und Parteinahme für das Konkrete, klassisch ja eben diese Frontstellung konkrete Arbeit versus abstraktes Kapital, geht es dann um eine andere Art der Vermittlung, damit nicht um Abschaffung von Abstraktionen, sondern auch um eine andere Art von Abstraktion. Und die bloße Abschaffung der Abstraktion würde auf die bereits angeklungene Gefahr eines Rückschritts, mit kritischer Theorie könnte man sagen, von Gegenemanzipation sprechen, eben die Ersetzung abstrakter Herrschaft durch konkrete, unvermittelte Herrschaft. Leider steckt natürlich auch dafür das Potenzial in der kapitalistischen abstrakten Herrschaft. Also zum einen ist es noch Herrschaft, die Herrschaft ist nicht überwunden, zumindest so wie ich das hier verstehe. Es ist eben auch eine Vermittlung von unvermittelter Herrschaft unter anderem und unvermittelter Konkurrenz. Das bedeutet, es ist keine Abschaffung von unvermittelter Herrschaft, die existiert in vermittelter Weise fort und es ist klar, wenn man das historisch betrachtet, auch in Zeiten des Kapitalismus ist das ständig in kleinerem oder größerem Maßstab dann wieder umgeschlagen, dann sozusagen auf höherem Niveau mit noch anderen Charakteristika, aber zumindest kommt es ständig zu einem Umschlagen in unvermittelte Herrschaftsarten und unvermittelte Konkurrenz und ähnliche unangenehme Varianten, die keinen Fortschritt zum Kapitalismus, sondern einen Rückschritt bedeuten. Deshalb, klar, kann man sich dann auch, selbst wenn man das Recht als Teil einer abstrakten Herrschaft geißelt, hin und wieder doch ganz gut mit ihm arrangieren. Und deshalb habe ich da auch nichts dagegen und haben auch, denke ich, materialistische Rechtskritiker nicht das Ziel, in erster Linie jetzt aufs Recht einzuschlagen und das Recht zu kritisieren, sondern wichtig ist sicherlich der Punkt, dass aufgezeigt wird, das Recht ist kein Fortschrittsanker oder kein zentraler Anknüpfungspunkt im Gegensatz zu anderen Teilen der kapitalistischen Gesellschaft, sondern es ist Teil einer abstrakten Herrschaft, einer Totalität dieser Herrschaft. So, ich will jetzt noch mal ein paar zentrale Gedanken aus dem Vortrag herausgreifen. Also zum Ersten, direkt anknüpfend an das, was ich jetzt zum Schluss gesagt hatte, ist aus der Sicht der von mir vorgestellten materialistischen Rechtskritik das Recht nicht einfach ein hilfreiches Instrument, sondern Teil einer historisch bestimmten gesellschaftlichen Vermittlung durch Abstraktion, Stichwort Rechtsform. Und als diese Vermittlung durch das losgelöste Dritte, durch die Abstraktion, ist es notwendig für das Funktionieren des Kapitalismus, vor allem des Kapitals, Stichwort Vertragsfreiheit und eben auch Begrenzung unvermittelter Herrschaft und Konkurrenz. Im Zusammenhang, der dritte Punkt, mit anderen Teilen, Ausprägungen dieser Vermittlung übt das Recht, abgesichert durch den Staat, abstrakte Herrschaft aus. Dazu das Stichwort nochmal Totalität der abstrakten Herrschaft. Und wie gesagt, materialistische Rechtskritik ist auch in erster Linie eine Kritik an diesem Gesamtzusammenhang und nicht in besonderer Weise hervorgehoben am Recht, sondern eben an einem Teil dieses Zusammenhangs, aber hervorgehoben eben deshalb, weil das Recht zusammen mit dem Staat, gerade unter Linken, ja oft als Anker des Fortschritts angesehen würde. So, und diese Herrschaft, das wäre dann der nächste Punkt, geht nicht bruchlos vonstatten, sondern die unterworfenen, konkrete Menschen und ihre Bedürfnisse müssen immer wieder hineingezwungen werden. Und auch die Begrenzung unvermittelter Herrschaft in Gestalt eben dann abstrakter Herrschaft gelingt keineswegs vollständig. Und damit bin ich dann eben wieder bei den Ausgangsthesen, bei einem Fortschritt durch das Recht gegenüber unvermittelter Herrschaft ist es notwendig für eine Gesellschaft, die ständig sein Gegenteil hervorbringt und ist nicht nur Herrschaftsbegrenzung, sondern auch selbst Herrschaft und Zwang. Danke.